Während also die Bedeutung der dichten tropischen Regenwälder für die frühe Evolution des Homo sapiens in Afrika noch nicht abschließend geklärt ist, deuten immer mehr Indizien darauf hin, dass Ausdehnung und Schrumpfung tropischer Wälder in der Vergangenheit die genetische und kulturelle Vielfalt der Menschen geprägt haben dürften. Wenn man die DNA verschiedener heutiger Jäger und Sammler aus dem tropischen Zentralafrika analysiert und mit Nachbarpopulationen vergleicht, gelangt man zu dem Schluss, dass sie sich vor rund 70.000 Jahren auseinanderentwickelt haben. Und nicht nur das. Die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen im Wald lebenden Gruppen von Jägern und Sammlern deuten darauf hin, dass auch sie sich, bedingt durch die wachsenden und schrumpfenden Lebensräume im Wald, irgendwann immer stärker voneinander unterschieden. Ich hatte das Glück, an der Höhlenfundstätte Pangaya Saidi an der tropischen Küste Kenias mit archäologischem Material von Tieren arbeiten zu können. Dabei fanden wir Hinweise, dass eine widerstandsfähige Mischung aus feuchten tropischen Wäldern, Wald- und Graslandschaften die menschlichen Populationen wie ein Puffer vor den großen Klimaveränderungen schützte, die sich im trockenen Landesinneren mit seinen Graslandschaften abspielte. Auf diese Weise konnten sie ihre Steinwerkzeuge sowie ihre symbolische materielle Kultur nach und nach verfeinern. Und obwohl die Stelle nur 15 Kilometer von der heutigen Küstenlinie entfernt war, gab es keine auffälligen Hinweise, dass sie während des Pleistozäns Ressourcen aus dem Meer für ihren Lebensunterhalt genutzt hätten. An anderen Stellen begünstigten ähnlich gemischte Umweltbedingungen die Wanderungsbewegungen der wachsenden menschlichen Bevölkerung in den afrikanischen Subtropen und deren näherer Umgebung. Tropische Wälder waren dabei sicher nicht als einzige Ökosysteme im Spiel, aber sie waren zweifellos entscheidend an dem komplexen panafrikanischen Erscheinungsbild von Skelett, Genetik und Verhalten unserer Spezies beteiligt. »Mach schnell, Pat! Es fängt gleich an zu regnen!« rief mein früherer Doktorand Oshan Vedaje von der University of Yahi Wadenepura, als ich hinter ihm durch den dichten, immergrünen Tieflandregenwald im Südwesten von Sri Lanka stolperte. Ich war schweißgebadet und mit besonders fiesen Blutegeln bedeckt, die sich von den Baumwipfeln fallen lassen, sobald sie die Erschütterungen durch unsere Schritte spüren. Dennoch bemühte ich mich, das Tempo mitzuhalten. Aber wir waren nicht schnell genug. Der Himmel öffnete seine Schleusen und nun mühten wir uns bergauf durch Schlamm, Unterholz und schnell fließende Bäche. Andere Tiere waren schlauer und gingen bei diesem Wetter nicht nach draußen, sodass der schwierige Lebensraum noch öder aussah. In diesem Augenblick begriff ich ohne weiteres, warum viele führende Archäologen und Anthropologen, wie auch die allgemeine Öffentlichkeit, immer noch glauben, die ersten Menschen, die aus Afrika auswanderten, müssten tropische Wälder gemieden haben. Bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts glaubte man sogar, die ältesten Belege für die Besiedelung eines tropischen Regenwaldes durch Menschen seien auf das Endstadium des Pleistozäns, vor 18.000 bis 11.700 Jahren, oder das frühe Holozän, vor 11.700 bis 8.200 Jahren beschränkt, weil technische Neuerungen erst dann die Möglichkeit schufen, mit den schwierigen Bedingungen fertig zu werden und Nahrungsmittel besser genießbar zu machen. Aber plötzlich rief Oshan von weiter vorn: »Wir sind da!« Aus Nebel und Wasser schälte sich eine von mehreren Fundstätten in Höhlen und unter Felsüberhängen heraus, die mit ihrer Lage in diesem Teil der Welt die gegen tropische Wälder gerichtete Voreingenommenheit auf dramatische Weise in Frage stellte.